Danke, Anke, für all die Jahre, für alles Leid und für all den Schmerz. Und doch so lieb ich dir aus tiefstem Herzen, denn unser Leben ist bunt und laut. Zu ihnen Verwandte für meine Seele, du komm mir an deiner einfach nicht vorbei. So sehr ich auch zitte um mich, ob man selber quälte, du bist und warst mir nie einerlei. Danke, Anke, für deine Seele und dass sie mich kleiden Arsch auch erwählte. Dich hab ich nie selbstständig genommen, kein wie gewonnen, so auch zerronnen. Du bist für mich mein 9-11 und doch war ich nie von was Schönem besessen. Wenn du mich einreichst, baust du mich wieder auf. Ich sage Danke, Anke, du hast es einfach drauf. Ohne dich kann und will ich nicht.